Erster Abraham ging von dort weg. Er ging in ein Land im Süden. Er wohnte zwischen Kades und Sur. Er blieb auch in Gera. Zweiter Abraham sagte über seine Frau Sarah, sie ist meine Schwester. König Abimelech von Gera schickte Leute. Sie holten Sarah. Dritter aber Gott kam nachts zu Abimelech im Traum. Gott sagte zu ihm, du musst sterben. Du hast die Frau genommen. Sie ist verheiratet. Vierter Abimelech hatte Sarah nicht berührt. Er sagte, Herr, du tötest doch keine unschuldigen Menschen. Fünfter Abraham hat zu mir gesagt, sie ist meine Schwester. Sarah hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Ich habe das geglaubt. Ich habe nichts Böses getan. Sechster Gott sagte zu ihm im Traum, ich weiß, du hast das geglaubt. Du hast nichts Böses gewollt. Ich habe dich beschützt. Darum hast du sie nicht berührt. Siebter gibt dem Mann seine Frau zurück. Er ist ein Prophet. Er wird für dich beten. Dann bleibst du am Leben. Wenn du sie nicht zurückgibst, stirbst du. Alle deine Leute sterben auch. Achter am nächsten Morgen rief Abimelech alle seine Diener. Er erzählte ihnen alles. Die Männer bekamen große Angst. Neunter Abimelech rief Abraham. Er sagte zu ihm, was hast du uns angetan? Was habe ich falsch gemacht? Du hast großes Leid über mich und mein Land gebracht. Das sollte nicht passieren. Zehnter Abimelech fragte Abraham, warum hast du das getan? Elfter Abraham sagte, ich dachte, hier haben die Leute keine Angst vor Gott. Sie würden mich töten, um meine Frau zu bekommen. Zwölfter, sie ist wirklich meine Schwester. Sie ist die Tochter meines Vaters. Aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und sie wurde meine Frau. Dreizehnter Gott schickte mich weg von zu Hause. Ich sagte zu Sarah, bitte tu das für mich, überall, wo wir hingehen, sag, ich bin dein Bruder. Vierzehnter Abimelech nahm Schafe und Kühe. Er nahm auch Diener und Dienerinnen. Er gab sie Abraham. Er gab Abraham auch seine Frau Sarah zurück. Fünfzehnter Abimelech sagte, mein Land ist offen für dich. Du kannst wohnen, wo du möchtest. Sechzehnter zu Sarah sagte er, ich gebe deinem Bruder 1000 Silberstücke. Das ist für deine Ehre. Alle sollen sehen, dass du unschuldig bist. Siebzehnter Abraham betete zu Gott. Gott heilte Abimelech. Er heilte auch seine Frau und seine Dienerinnen. Sie konnten wieder Kinder bekommen. Achtzehnter Gott hatte alle Frauen in Abimelechs Haus unfruchtbar gemacht. Das war wegen Sarah, Abrahams Frau.